Strauß von Rosen, ein Geschenk voll bunter Schleifen. Nichts könnte dir sagen, was ich dir hiermit sagen kann. Keine Mühe ist mir zu groß, um dir zu zeigen, wie gern ich dich hab. Mama, die Welt ist nicht genug für dich. Mama, du verdienst viel mehr als mich. Mama, ich war nie der beste Sohn. Mama, doch was bedeutet das schon? Mama, du kannst dir niemals erdenken. Mama, was es für mich bedeutet, dir so zu schenken. Mama, was ich dir sagen will. Mama, sei still und lausch der Melodie, der Melodie. Diese Worte sollen dir sagen, was du für mich bist. Diese Worte viel mehr als sagen, sind die Wahrheit und kein Mist. Und nichts könnte dir jemals sagen, wie wichtig du für mich bist. Mama, du bist mein Ein und Alles. Mama, du bist was ganz Banales, Mama, und doch jeden Tag für mich da. Mama, ich bin jeden Tag für dich da. Mama, Mama, Mama, Mama.